Deutschlandfunk. Kommentar. Dass die Abgeordneten im Bundestag dem dritten Hilfspaket für Griechenland mehrheitlich zustimmen würden, galt als sicher. Spannend war deshalb bei der namentlichen Abstimmung, wie viele Unionsabgeordnete der Regierung erneut die Gefolgschaft verweigern würden. Theo Geers kommentiert. Sie haben es wieder getan und es sind sogar noch mehr geworden. Aus 60 Griechenland-Skeptikern bei der Union wurden 63 und eigentlich sind es sogar schon 66, wenn die hinzugezählt werden, die schon im Juli mit Nein stimmten und heute im Urlaub blieben, statt in Berlin abzustimmen. Nicht nur gegen den Griechenland-Kurs dieser Regierung, sondern auch gegen Kanzlerin, Finanzminister, Fraktionschef und den Mehrheitskurs der Union. Jetzt, in Zeiten von satten Mehrheiten in der Großen Koalition, sind die Abweichler für die Union noch kein großes Problem. Vielleicht sind sie sogar von Vorteil, weil sie Wähler an die CDU und CSU binden, die sonst schon längst zur AfD oder ins Lager der Nichtwähler abgedriftet wären. Doch perspektivisch gesehen sind die 63 Abweichler schon ein Problem. Denn wir reden hier über eine Regierungsfraktion, von der sich rund 20% ihrer Mitglieder in einer wichtigen Frage, bei der es um mehr geht als nur um Griechenland, abgeseilt haben. Die 63, das behaupten sie zumindest von sich selbst, sind allesamt auch noch Überzeugungstäter. Als solche sind sie für Umstimmungsversuche kaum noch erreichbar, was auch an der Schönrechnerei der Regierung Merkel liegt. Jeder spürt, dass Griechenlands Schulden zu hoch sind, dass sie nie und nimmer zurückgezahlt werden können. Und weil heute der Mut fehlt, Schulden zu erlassen, wird so lange an den Zinssätzen und Annahmen gedreht und gerechnet, bis Griechenland auf dem Papier die Schulden doch tragen kann. Das ist unehrlich, das ist Augenwischerei, das gehört zu Recht angeprangert. Nun verweigern sich die Abweichler in der Union und übrigens auch die ersten vier in der SPD vordergründig dieser Rettungspolitik für Griechenland. Faktisch aber verweigern sie sich der Raison, auf der die Europapolitik jeder Bundesregierung bislang fußte und fußt. Es geht um Solidarität mit denen in Europa, die Hilfe brauchen. Natürlich nervt ein EU-Partner wie Griechenland, dem wegen seiner desolaten Finanzen immer wieder mit neuen Milliarden unter die Arme gegriffen werden muss. Aber nervt nicht ein EU-Partner Polen, der beim Klimaschutz nicht mitspielt, genauso? Und was hat man von Großbritannien zu halten, das in Zeiten von Rekordflüchtlingszahlen die Grenzen einfach dicht macht? Was da nervt, ist immer das Gleiche. Der Abschied einzelner EU-Staaten von der Idee, dass sich europäische Probleme nur gemeinsam und nicht allein oder gar auf Kosten der anderen EU-Partner lösen lassen. Diesen Hinweis müssen sich diejenigen, die aufgehängt am Thema Griechenland diesen europäischen Konsens aufkündigen, gefallen lassen. So gesehen ist es sogar gut, dass der Bundestag heute den Weg für eine abermalige Griechenlandhilfe freimachte, am selben Tag, an dem Deutschland die Segel streckt und zugeben muss, dass es wegen der Rekordzahl von 800.000 neuen Flüchtlingen in diesem Jahr umgekehrt selbst mehr denn je auf europäische Solidarität angewiesen ist. Das zeigt die Dimensionen, um die es in Wirklichkeit geht.